Berlin, 24. Januar 1947. Liebe Edith, gestern Abend bin ich in Berlin angekommen, oder dem, was davon übrig ist. Es wird Wochen brauchen, mindestens, zu begreifen, wie die Stadt unter den gegenwärtigen Bedingungen lebt. New York, 20. Straße, 20. Februar 1947. Lieber Max, dein Brief hat mich fasziniert und entsetzt. Und, vielleicht seltsam, erweckte er in mir den Wunsch, dort zu sein. Ich vermute, dass es mit Amerika vorbei ist, vorbei für lange Zeit. Ich habe das Gefühl, es beginnt eine Periode der Finsternis und Europa, wie zerstört auch immer, leer auch immer, kann nur aufsteigen. Es kann nicht versinken, wie Amerika, in grenzenloser Sünde und Dummheit und Brutalität. Hier gibt es keine anständige Zukunft für irgendjemand. Berlin-Friedenau, Wilhelmshöherstraße 17, Ende Februar 1947. Liebe Edith, wenn nur die Kältewelle bald aufhören würde. Ich habe es satt. Am Anfang war es noch irgendwie aufregend, einen Pullover über den anderen zu ziehen, als Verteidigung dagegen. Aber nach 3 Monaten andauernder Kälte macht es einfach nur wütend und es hat zu tragische Folgen für so viele Menschen, um es scherzend abzutun. Meine Finger sehen aus wie Frankfurter Würstchen mit geplatzter Haut. Aber ich bin bei guter Gesundheit und guter Stimmung. Das Glücksgefühl, hier gebraucht und willkommen zu sein, das Glücksgefühl, Dinge tun zu können, die ich mein ganzes Leben lang tun wollte und nie die Chance hatte zu tun, das ist nicht nur oberflächliches Glück in meinem persönlichen Fall. Ist es ein gutes Projekt, hierher zu kommen? Ich glaube, das ist es. Amerikaner könnten einen großen Beitrag leisten für Deutschland, so wie Deutsche für Amerika vor 100 Jahren. Komm und sieh es dir an. Ich glaube, es lohnt sich. Max. My sweetheart, the man in the moon, I'm going to marry him soon. And behind some dark cloud, where there's no one allowed, I'll make love to my man in the moon. That was Edith Anderson in Berlin. Eine Amerikanerin in Ost-Berlin. Edith Anderson. Ein Feature von Uta Beiküffner. 1943 begegnet Edith Anderson in New York dem Exilanten Max Schröder. Sie ist jung und schön und trägt die Uniform der Pennsylvania Railway Company. Er ist 15 Jahre älter als sie und hat seine besten Jahre im Gefängnis und französischen Lagern verbracht. Sie ist eine amerikanische Jüdin aus der Bronx, die sich trotz College-Abschluss für ein Leben als Arbeiterin entschieden hat. Er ist ein schäbig gekleideter Exilant, der auf der Flucht vor den Nationalsozialisten alles verloren hat. Die weltlichen Güter, die er seiner Herkunft aus dem Lübecker Großbürgertum verdankt. Und seinen geistigen Besitz. All das, was er als Kunstkritiker und Schriftsteller in Deutschland geschrieben hat. Beide sind Kommunisten. Seinen Heiratsantrag kommentiert sie mit den Worten: Aber ich habe mich nicht in dich verliebt. Das wirst du noch, antwortete er. Sie war groß, schlank, schön. Sie hatte ein sehr zartes, sehr lebendiges Gesicht. Braune Haare, Locken, blaue Augen. Cornelia Schröder, Tochter von Edith Anderson und Max Schröder. Und sie war sehr emotional und das spiegelte sich auch in ihrem Gesicht. Nach Kriegsende kehrt Max Schröder nach Deutschland zurück, um selbst die Zukunft zu gestalten. Und obwohl Edith Anderson ihr Heimatland bis zum Verrücktwerden liebt, folgt sie ihm ein Jahr später in die sowjetisch besetzte Zone. Aus dem Land des Jazz und der Wolkenkratzer wechselt sie im August 1947 in eine Ruinenlandschaft. Die erste Station ihrer Reise ist Paris. Für das zweifelhafte Privileg, als Amerikanerin in einem völlig zerstörten Land leben zu wollen, muss sie dort monatelang auf ein Visum warten. Das Geld geht ihr aus, die Lebensmittel. Briefe von Max gehen verloren, Briefe auch mit den notwendigen Stempeln und Unterschriften. Sie ist einsam und verzweifelt. Weihnachten endlich wird ihr die Einreise gestattet. I came to the GDR at the end of 47. Ich kam Ende 47 in die DDR. Ich hatte einen Deutschen geheiratet und er kam 46 hierher und ich folgte ihm, sobald es möglich war. Ich war sehr zerrissen. Ich wollte mein Land nicht verlassen und meine Freunde und das ganze Leben, das ich kannte. meinen Bruder, den ich sehr liebte. Aber dieser Mann war wirklich etwas Besonderes. Ich war sicher, ich würde nie wieder solch einem besonderen Mann begegnen. Und dann war ich auch sehr interessiert an den Problemen, denen er sich gestellt hatte, mitzuhelfen, ein gutes Deutschland wieder aufzubauen, aus dem bösen Deutschland, aus diesen furchtbaren, unvorstellbaren Trümmern. Wie diese Trümmerlandschaft auf sie wirkte, schildert Edith Anderson in ihrer Autobiografie »Liebe im Exil«. Vorstadt wurde zur Stadt. Die Reihen ausgeweiderter Wohnhäuser, die ich vom Zugfenster aus gesehen hatte, wurden zu einem dichten Wald der Zerstörung, in dem hier und da das melancholische Wunder eines nicht getroffenen Hauses herausragte. Nicht, dass es mich melancholisch machte, auch nicht froh. Ich fühlte nichts für diese Deutschen, ob tot oder lebendig, es sei denn, sie wären so wie mein Deutscher gewesen. Ich bezweifelte, dass es viele seiner Sorte gab. Beim Anblick des Zentrums von Berlin, der bestimmt so entsetzlich war wie der von Hiroshima, trat mein Gehirn beiseite, als hätte es den Dienst quittiert. Die Deutschen haben einen Ausdruck für dieses hässliche Phänomen. Ist nicht mein Bier. Die Menschen in der S-Bahn standen unbeweglich wie Wachsfiguren da. Wo sie zuerst ihren Fuß hingesetzt hatten, wie an den Boden genagelt, trat nicht einer zur Seite für einen Mitmenschen, der versuchte, ein- oder auszusteigen. Sie schienen einander nicht für Mitmenschen oder überhaupt für Menschen zu halten, sondern für empfindungslose Hindernisse. Keiner nahm Notiz vom anderen. Vom Ausmaß der Zerstörung hatte Edith Anderson aus den Briefen Max Schröders erfahren. Wie kaputt auch die Menschen waren, davon hatte sie keine Vorstellung. War es wirklich ihre politische Einstellung, die sie bewog, ihrem Ehemann in das in Schutt und Asche gelegte Deutschland, das Land der Nazis und Judenhasser, zu folgen? Wohl kaum. Sie hatte sich in einen Deutschen verliebt und das war das Wichtigste. Und Deutschland? Das konnte ihr gestohlen bleiben. Wir befanden uns in einem behaglichen Zimmer mit schrägen Wänden und einem Dachfenster. Die schrägen Stützbalken zu beiden Seiten ließen wenig lichte Höhe, aber der Raum dazwischen enthielt alles Nötige für den täglichen Bedarf. Einen rechteckigen Tisch, zwei Stühle mit gerader Rückenlehne, ein Regal mit ein paar Büchern, einen kleinen braunen Ofen, ein einziges Bett. Auf dem Tisch stand in einem Blumentopf ein winziges Tannenbäumchen. Es war mit vier Kugeln geschmückt und darunter lag eine Apfelsine. Sein Weihnachtsgeschenk für mich. Ich hatte dir eine eigene Wohnung versprochen, eine Arbeit und eine Haushilfe. Nur was die Haushilfe angeht, konnte ich Wort halten. Wir können keine zweite Wohnung auftreiben, so wie die Dinge in Berlin momentan liegen. Nicht mal ein Zimmer. Ich werde auf dem Feldbett schlafen. Bitte, was soll dieser Unsinn? Ich bin gekommen, um bei dir zu sein. Ich werde zurückfahren, wenn du es so nicht willst. Du weißt, weshalb ich wollte, dass du kommst. Um dir die Chance zu geben, schreiben zu können, die du vorher nie hattest. In dieser Nacht muss sich Max wie ein Pionier auf dem Wege von Pennsylvania nach Westen gefühlt haben, der nach langer und schwieriger Vorbereitung soeben die letzte Ladung auf seinem bepackten Planwagen gehievt hat. Mit 47 Jahren, nachdem er zwei Kriege überlebt hatte, eine Wirtschaftskrise, Konzentrationslager, Gefängnis und das Exil, hatte er nun endlich die moralische und finanzielle Sicherheit, eine Familie gründen zu können. Er umarmte mich in einem überwältigenden Gefühlsausbruch. Die alte Gesellschaft war zerbrochen, eine neue erst im Werden. Bücher, geschrieben von guten Deutschen, sollten dafür die richtigen Werte vermitteln. Auf Initiative Johannes Erbechers wurde am 16. August 1945 in Berlin der Aufbauverlag gegründet. 1947 übernahm Erich Wendt den Verlag. Wenig später stieß der aus dem mexikanischen Exil heimgekehrte Walter Janka dazu. Zum Cheflektor wurde Max Schröder bestimmt. Alle drei Männer verfügten nicht nur über ein leidenschaftliches politisches Engagement, sie waren auch bestens mit der deutschen Exilliteratur vertraut. Was spricht gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht, er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Bodo Uhse, Erinnerungen an Max Schröder. In Paris leitete er die Deutsche Freiheitsbibliothek. Sie war ein Zentrum des geistig-antifaschistischen Kampfes und durch ihn zugleich eine Heimstätte für uns Vertriebene. Abseits der Straße, in einem verwilderten Garten, befanden sich die Atelierräume, in denen die Bibliothek untergebracht war. Max Schröders Wirkungsstätte, Zufluchtsort, Stätte der Ruhe und ständigen Anregung für so viele von uns. Max gab sich als Bohemian, ohne Bohemian zu sein. Dazu war innen alles viel zu lübisch gerade und so selbstverständlich sauber. In Paris haben wir manche Nächte gemeinsam durchbummelt. Ausgangspunkt gemeinsam verbrachter Nächte war zumeist der Keller des Café Mephisto am Boulevard Saint-Germain. Hatte man sich dort bei den Zusammenkünften des Schutzverbandes deutscher Schriftsteller in Hitze geredet, konnte man doch dann das Gespräch nicht plötzlich abbrechen. So wurde erst einmal Halt gemacht in der nahegelegenen Rümerie Martiniquais, deren Preise noch erschwinglich waren und deren weißer Rum wie Öl über die Kehlen glitt. Von dort ging es dann weiter in bescheidene, ärmliche Bistros, wo der rote Weinspott billig war und einen bläulichen Satz im Glase hinterließ. Wir führten hitzige Gespräche an den Marmortischen der Cafés und in den Kneipenwinkeln. Redend und disputierend wanderten wir unter dem Mond an den Seineufern entlang. Oder wir stapften mit hochgeschlagenem Kragen durch den zähen Pariser Regen immer tiefer hinein in das nächtliche Zentrum der Stadt. Im September 1939 wird Max Schröder in Paris verhaftet und in dem Lager Colombe interniert. Über Zwischenstationen erreicht er 1940 das Internierungslager Nîmes. Von dort gelingt ihm die Flucht nach Marseille. 1941 wird er in Marokko erneut für 4 Monate interniert. Im September kann er endlich nach Amerika ausreisen. Von dort kehrt er 1946 nicht allein zurück. Zu der kleinen Gruppe von Heimkehrern gehören Jakob Walcher, einer aus der alten Garde von Liebknecht und Luxemburg, der Arbeiterschriftsteller Hans Marchwitzer, seine Frau. Und natürlich Max Schröders engste Freunde, Alfred und Friedel Kantorowitz. Tagebucheintrag von Alfred Kantorowitz, Bremen, Heiligabend 1946. Vor ein paar Tagen stapste Max mit langen Stelzschritten in unserem Zimmer auf und ab. Er war gekleidet in feste, halbhohe Schuhe, weit genug, 2 Paar wollene Strümpfe darunter anzuziehen. 2 dicke Unterhosen und Unterhemden bildeten die Grundlage zur Körpererwärmung. Die Hose, 2 Pullover und Jacke darüber. Wintermantel, Wollschal, Mütze mit Ohrenklappen und damit nicht genug auch noch eine Wolldecke über Kopf und Schultern, dass nur seine Augen hinter den Brillengläsern und die spitze Nase aus der Umhüllung hervorsahen, einer Mummelhexe gleich, so durchmaß er das Zimmer von einer Ecke zur anderen. Plötzlich blieb er mit einem Ruck vor unserem Bett stehen, sah auf uns hinunter und rief mit klagender Stimme: »Die Leute, die uns in Amerika gesagt haben, dass wir Wahnsinnige sind, die haben ja völlig recht gehabt.« »Hallo, hallo«, cried Henry Martin, »how far are you going, Sissy?« Am Anfang erleben die Schröders das Glück der frühen Aufbaujahre, aber auch die Jagd nach Lebensmitteln, Kohlen, Gebrauchsgegenständen. Edith Anderson serviert Mary Wakeman ein Steak und singt Brecht eine schottische Ballade vor, die er später in seiner Komödie Herr Puntila und sein Knecht Matti verwenden wird. Und fein war der Abend, doch dann kam die Früh, kam die Früh, kam die Früh. All seine Federn, die hängen im Strauch. Es war nicht die schlechteste aller Zeiten, obwohl die Schröders hungern und frieren und sich von Peter Huchel Kohlen borgen müssen. Die Temperatur in der Dachkammer sank in der Tat mit einer Schnelligkeit, die für einen Neuling wie mich überraschend war. Max sprang aus dem Bett mit einem tierischen Schrei und ich ihm nach, die Bettdecke fest um mich geschlungen. Max warf sich in seine Sachen. Ich versuchte es ihm gleich zu tun. In mehrere Kleiderschichten verpackt, stapften wir auf Füßen wie Eisklumpen die Treppe hinunter und machten uns auf in das beheizte Lokal auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Lass uns gehen. Gehen? Wohin können wir gehen? Zu Peter Huchel, Kohlenborgen. Peter ist ein Dichter, ein sehr guter Dichter, obwohl du sicher nicht viel übrig haben wirst für seine hauptsächlich idyllischen Sujets. Und wie kriegen wir die nach Hause? Na, wir nehmen eine Einkaufstüte mit. Da geht nicht viel rein. Da geht alles rein, was wir kriegen werden. Max hatte Unrecht. Peter und seine neue Frau Monika bestanden nicht nur darauf, dass wir mehr Kohlen nahmen, als in die Einkaufstüte passten, sondern schenkten uns auch noch einen Divan, auf dem Monikas Eltern immer ihr Mittagsschläfchen gehalten hatten. Fröhlich in der Solidarität der Not schleppten wir vier den ganzen Fang Huchelstreppen hinunter, durch die mit verkrustetem Schnee bedeckten Straßen und wieder unsere fünf Treppen herauf. Die Kälte hatte ihren Schrecken verloren und ich hatte ganz vergessen, ein Meilenstein, mich zu fragen, ob unsere freundlichen Bekannten, er so genial, sie so schwesterlich, gute Deutsche waren. Die desolate Versorgungslage wird gemildert durch regelmäßig eintreffende Care-Pakete aus Amerika und eine monatliche russische Zuteilung für Antifaschisten. Bei den Schröders kehrt der Alltag ein. Im November 1948 kommt die Tochter Cornelia zur Welt. Am ersten Tag nach ihrer Geburt war ein Anflug von Max' Profil in ihrem Gesicht ziemlich alarmierend. Ihn erfüllte das Wunder mit Ehrfurcht, aber ich machte mir Sorgen um ein Mädchen mit einer so außergewöhnlich großen Nase und mit derart viel Raum für ein Gehirn zwischen ihren Schläfen. Mit dem zweiten Tag jedoch verschwand die Bedrohung, zumindest äußerlich. Sie war einfach nur ein rosiges Baby mit einer Knopfnase, eingewickelt in rosa Flanell zum Präsentieren durch die lächelnden Schwestern des Westsanatoriums. Das erste Geräusch, an das ich mich erinnern kann, ist das Klappern ihrer Schreibmaschine. Sie schrieb immer. Und es sind auch viele Sachen von ihr, die nicht veröffentlicht worden sind. My writing life actually began after I came to Germany. Mein schriftstellerisches Leben begann tatsächlich erst, als ich nach Deutschland kam, weil ich bis dahin keine Zeit zum Schreiben hatte. Bevor ich die Vereinigten Staaten verließ, war ich bei der Eisenbahn. Ich habe 5 Jahre als Zugbegleiterin gearbeitet. Und davor arbeitete ich ungefähr ein Jahr bei der Zeitung der Kommunistischen Partei in New York. Und davor war ich Anzeigentexterin. Aber ich hatte wirklich keine Zeit, auch nur daran zu denken, mich für eine Schriftstellerin zu halten. Das kam später. Nachdem ich nach Deutschland gekommen war, schrieb ich ein Buch über die Eisenbahn. Das erschien hier in Deutschland. Und im Laufe der Jahre schrieb ich hin und wieder eine Kurzgeschichte und schließlich hatte ich genügend Kurzgeschichten, um einen Band draus zu machen. Und den veröffentlichte ich auch in Deutschland. Zu Lebzeiten Max Schröders veröffentlicht Edith Anderson nur den Roman Gelbes Licht, in dem sie ihre Erfahrungen als Eisenbahnschaffnerin bei der Pennsylvania Railroad von 1943 bis 1947 verarbeitet. Es folgen Kinderbücher, der Erzählband Leckerbissen für Dr. Faustus und 1972 das Reportagebuch »Der Beobachter sieht nichts«. Im März 2007 erscheint ihr autobiografischer Roman »Liebe im Exil«, Erinnerungen einer amerikanischen Schriftstellerin an das Leben in Berlin der Nachkriegszeit, in deutscher Übersetzung. Roland Links betreute Edith Anderson Anfang der 70er Jahre als Lektor beim Verlag Volk und Welt. Ich glaube, sie hat aus 2 Impulsen heraus begonnen zu schreiben. Einmal Selbstbesinnung, zum anderen aber das Drängen des Lebensgefährten, der sicher, das weiß ich auch aus Erzählungen von ihr und das berichtet sie auch in ihrem Buch, in ihr eine Schriftstellerin sah, noch ehe sie sich als solche realisieren konnte. Und diese Zuversicht des Partners war ein Impetus, der auch für spätere Schreibakte wirksam war. Er schlief immer als Erster ein und ließ mich allein mit dem Rätsel unserer 2 Identitäten. Wenn ich ihn dann weckte, sagte er, »Liebling, warum musst du immer dann philosophieren, wenn es Zeit ist zu schlafen?« Wann sollte ich denn sonst philosophieren? Das war die einzige Zeit, in der sich mein Gehirn ausstrecken und nachdenken konnte. Der Sinn, ein Irrlicht, entzieht sich der Berechnung. Ein Hanse Patrizier, Kommunist, Freund und Ratgeber vieler höchst angesehener Künstler seines Landes. Sein Motto? Wer weiß, wo Gott wohnt. Eine Plebejerin aus der Ostbronx, Arbeiterin, respektlose Demokratin, Unwissende und Wahrheitssuchende. Ihr Motto? Auch eine Katze kann einen König ansehen. Warum, fragte ich mich, hatte sich ein Trampel wie mich gewählt, statt einer, die seine Welt versteht? Und obwohl meine Mutter meinen Vater als sehr intellektuell überlegen empfand, so hatte sie auch ihre Spezialgebiete, wo er ihr unterlegen war. Und als sie in den USA waren, war es zum Teil auch umgekehrt, denn da hat sie ihm die Kultur der USA nahegebracht, hat ihm sehr viel erklärt, was er vorher nicht wusste. Sie hat ihm die Karikaturen erklärt, weil er, obwohl er humorvoll war, den amerikanischen Humor nicht nachvollziehen konnte. Und sie hat ihn auch materiell unterstützt. Und darum war die Tatsache, dass sie von ihm zunächst materiell abhängig war in der sowjetischen Besatzungszone und dann der DDR, war kein Thema, weil sie ihn ja auch unterstützt hatte mit ihrem kargen Gehalt als Eisenbahnerin. Nach den Jahren der Entbehrung ist Max Schröder der Meinung, dass ihm gewisse Privilegien zustehen. Ein Haus mit Garten, eine Haushaltshilfe, ein Auto. Die Kosten dafür sind mit seinem Gehalt kaum zu bestreiten. Im Sommer 1951 ziehen die Schröders nach Grünau. Dort entsteht eine Siedlung der Intelligenz, von der Staatsmacht für diejenigen gebaut, die sie zum gesellschaftlichen Wiederaufbau so dringend benötigt. Musiker, Schriftsteller, Wissenschaftler, Abgeordnete. Nachbarn der Schröders sind Stefan und Gertrude Heim. Überhaupt war das Haus sehr besonders, ganz, ganz anders. John Knepler, Sohn des österreichischen Komponisten Georg Knepler und seiner englischen Ehefrau, war ebenfalls ein Nachbar der Schröders. Anders sowieso als die Häuser der Deutschen, die dort wohnten. Das war ja alles eben so ein bisschen kleinbürgerlich und so. Nicht das Haus meiner Eltern, das war eher schlicht und einfach und sehr zurückhaltend. Und an den Wänden hingen Reproduktionen, während bei den Schröders echte Bilder hingen, nicht wirklich von bedeutenden Leuten und sehr, sehr schöne Sachen. Das hat auf mich einen riesigen Eindruck gemacht. Schöne Möbel, Antiquitäten. Wir hatten alles neue Möbel. Auch sehr schlicht, so helle Rauhsachen, helles Holz. Und bei den Schröders, das war so zusammengewürfelte, besondere Stücke. Nicht? So geschnitzte Sachen und Bauernschränke und also es war herrlich, es war wirklich ganz, ganz besonders und merkwürdige Teppiche, glaube ich sogar. So ein Steinfußboden aus unregelmäßigen Platten. Dann, was für ein unglaublicher Glücksfall, entdeckte Max in einer dunklen Straße im Stadtzentrum in einem Möbelgeschäft die von uns verzweifelt benötigten, passenden, dazu geschmackvollen Regale für seine Bibliothek. Einen Raum, der sich von der Rückseite bis zur Vorderseite des Hauses erstreckte. Er hat alle gekauft. Man musste die Gelegenheit nutzen, wenn es gerade etwas so Wichtiges gab, egal was es kostete, auch wenn man sich dafür verschulden musste, denn, und diese Erfahrung machte jeder in Ostdeutschland, nichts Vergleichbares würde je wieder auftauchen. Und so war es auch. Ich habe Max nicht gefragt, was er bezahlt hat. Ich war nicht neugierig und ich hielt seinen Geschmack für makellos. Ich bat ihn nur und hasste das um Haushaltsgeld. Tagebucheintrag von Alfred Kantorowicz, Berlin, 9. Oktober 1952. Ich telefonierte mit Max Schröder wegen des Nachwortes zu den Heinrich-Mann-Erzählungen. Das arme Mäxchen war noch ganz dösig von dem Schlag in die Magengrube. Es hatte seit langem festgestanden, dass das leitende Kollektiv des Aufbauverlages diesmal den Nationalpreis erhalten würde. Verdientermaßen. Auf Mäxchen wären dabei etwa 20.000 Mark entfallen, die er bei seinem vergleichsweise geringen Gehalt so dringend gebraucht hätte. Vor 10 Tagen erzählte er freudestrahlend, dass er nun endlich Bücherregale und einige Möbel für seine bislang nur halb möblierte neue Wohnung in Grünau bestellt habe, in Hinsicht auf den Nationalpreis. Was da in letzter Minute vorgefallen ist, wir werden es nie erfahren. Irgendwer muss, Verdienste hin, Verdienste her, dem Ulbricht oder dem Becher schlecht gerochen haben. Während Max Schröder in der Mitte Berlins als der zweitwichtigste Mann des größten ostdeutschen Verlages residiert, wächst Edith Anderson am Rande von Berlin der Haushalt über den Kopf. Sie sucht Kontakt zu den wenigen Amerikanern, die noch im Ländchen leben. Doch die begegnen sich entweder mit hemdsärmeliger Entschlossenheit, wie etwa die Ehefrau Bodo Uses, oder jener organisierten Überheblichkeit, die sie von amerikanischen Kommunisten kennt und die für sie die Heims ausstrahlen. Das Eisenbahnermanuskript schicken die ihr mit den Worten zurück: Du bist sehr begabt, Edith. Versuch's noch einmal. Edith fühlt sich isoliert, hat unstillbares Heimweh. Sie leidet unter der permanenten Abwesenheit ihres Ehemannes. Die Geldsorgen werden dringender. In der Ehe beginnt es zu kriseln. Tratschen gab es bei ihr überhaupt nicht. Das ist schon wichtig. Also sie hat das, was ja viele Menschen zusammenbringt, so ja und dies und das und erzählen und so, nichts. Sie war immer Lady und eigentlich immer irgendwo zu, hoheitsvoll. Das war nicht einfach. An sie heranzukommen war nicht einfach. Und sie hatte die Fähigkeit, Meinungen und Situationen auf den Punkt zu bringen. Damit konnte sie gewaltig verletzen. Ohne dass sie es wollte. Sie, wenn einer so drumrum redete, dann sagte sie, also du meinst das und das. Und es war präzise das, was der andere zu verschweigen versucht hatte. Also in diesem Sinne war sie kein sehr geselliger Mensch. Und es war nicht ganz einfach, sich in ihrer Gegenwart zu behaupten und sie zu ertragen. Als Max und ich in der Stadt zum Abendessen mit Freunden verabredet waren, ich ganz verzweifelt nach einem Hauch von modischem Schick suchte, schlang ich mir den Fuchspelz über mein Lieblingskostüm aus rostfarbener Wolle mit den schwarzen Lederknöpfen, das ich in Paris noch im Ausverkauf erstanden hatte. Im Foyer des behaglichen neuen Neva-Hotels war Max bemüht, mich nicht scheel anzusehen. Er war bemüht, mich überhaupt nicht anzusehen. Doch als wir in Richtung Speisesaal gingen, bemerkte er, wie das buschige Ende auf den Teppich fiel, während der Fuchskopf, dank seiner zusammengebissenen Zähne, immer noch auf meiner Schulter ruhte. Ich packte das Pelzstück und beugte mich hinunter, um den Rest aufzuheben. Er war ganz außer sich vor Schadenfreude und meinte, das geschehe mir recht. Es gab keine weiteren Zeugen, aber tief gekränkt begriff ich, dass irgendetwas Max' vorbehaltlose Liebe zu mir untergraben hatte. Die Ehe, was sonst? Ich war ein Anhängsel. Abhängig, fuchsbehängt, häng, häng, etwas, das hängt, schwer hängt an des Ehemanns Bewusstsein. Etwas, das immer Haushaltsgeld braucht, wenn das Geld alle ist. Etwas, aus dem nichts wird. Eine Hausfrau, früher ein arbeitendes Mädchen, das in die Stadt gegangen war, aufgedonnert wie ein Zirkuspferd. Marriage was and still is, for a very large part of humanity, a method of exploiting women. Die Ehe war und ist für einen sehr großen Teil der Menschheit eine Methode zur Ausbeutung von Frauen. Die Frau reproduziert die Arbeitskraft des Mannes, damit er am Morgen zur Arbeit gehen kann und die Gesellschaft funktioniert. Das ist die Hölle für Frauen. Deshalb bin ich persönlich gegen die Ehe. Weil selbst nette Männer das Ganze irgendwie verinnerlicht haben, ganz automatisch. Sie meinen es nicht böse, sie hoffen, dass sie nett zu ihren Frauen sind. Aber Tatsache ist, weil die Ehe grundsätzlich dazu da ist, dass diese Männer nach Hause kommen und ihre Frauen auf verschiedene Arten ausbeuten. Sie bedauern das sehr, aber sie tun es. Die Ehe, die Max und Edith führen, ist eine Ehe im Dienste des Klassenkampfes. Die vom Staat produzierte Massenhysterie, die Blindheit eines ganzen Volkes und seine Kniefälle vor den Oberen werden zum Gradmesser einer Beziehung, die sich einem gemeinsamen kollektiven Wunschtraum verdankte. Mit dem Dahinschwinden dieses Traums wird auch das private Glück brüchig. Auf Fragen Edith Andersons verweigert Max Schröder zunehmend die Antworten. Seine Parteilichkeit ist größer als die Loyalität gegenüber seiner amerikanischen Ehefrau, die mit der Distanz einer Außenseiterin auf die politischen Entwicklungen in der DDR blicken kann. Mein Vater und meine Mutter waren wirklich gute Freunde, abgesehen davon, dass sie ein Ehepaar waren. Problem war aber hier, dass mein Vater meiner Mutter seine politischen Konflikte verschwieg. Denn er hatte sie ja in dieses Land DDR gelockt und ihr Dinge versprochen, die er ihr dann nicht bieten konnte. Er versprach ihr eine gesicherte, ruhige Existenz als Schriftstellerin. In Wirklichkeit musste sie sich mit dem Haushalt in einem kaputten Nachkriegsland rumschlagen, wo es nicht genug zu essen gab und wo sie sich ständig um die einfachsten Dinge kümmern musste. Und es gab nicht diese ersehnte Ruhe und Konzentration fürs Schreiben. Der hatte ihr versprochen, wir bauen hier ein besseres Deutschland auf. Er konnte ja nicht ahnen, was hier alles schiefgehen würde. Und dass sie darunter ebenso leiden würde wie er. Am 14. Januar 1958 stirbt Max Schröder. Er wird auf dem Friedhof der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde beigesetzt. Mit dem Tod ihres Mannes enden Edith Andersons Erinnerungen. Die Zeit mit ihm sei die wichtigste Zeit in ihrem Leben gewesen, hat sie rückblickend erklärt. Mit der Tochter Cornelia verlässt sie Grünau und zieht in eine Wohnung in der Stalinallee. Sie übersetzt Bruno Apets Roman »Nackt unter Wölfen« ins Englische, schreibt Hörspiele und arbeitet als Journalistin für den New York National Guardian. Sie geht für ein Jahr nach Amerika. Es entsteht das Reportagebuch »Der Beobachter sieht nichts«. Damit gerät sie nicht nur in der DDR in den Dschungel der Zensur. Auch die amerikanische Linke reitet Attacken gegen sie. Linksradikalismus wirft sie ihr vor. Radikalfeminismus wird ihr wenig später von den Zensurbehörden in der DDR vorgeworfen, als die von ihr herausgegebene Anthologie »Blitz aus heiterem Himmel« erscheint. 15 Schriftsteller waren hier ihrer Aufforderung nachgekommen, sich fiktiv in das andere Geschlecht zu versetzen. Publikumserfolge werden beide Bücher. Seit den 70er Jahren arbeitet Edith Anderson an ihren Erinnerungen. 1999 erscheint die englische Originalfassung. Im gleichen Jahr stirbt sie. Edith Anderson, Feministin, Kommunistin, Demokratin. Und doch bleibt die Frage, warum folgte auf ihre so früh formulierten Zweifel und ihre zunehmende innere Abwendung nicht auch der äußere Bruch? Dabei wissen wir doch, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge, auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist. Gedenket unserer mit Nachsicht. Eine Amerikanerin in Ost-Berlin. Edith Anderson. Ein Feature von Uta Beiküffner. Redaktion Matthias Thalheim. Es sprachen Leslie Morton, Nadja Schulz-Berlinghoff, Daniel Minetti und Christian Redel. Im Originalton hörten Sie Edith Anderson, Cornelia Schröder, John Knäppler, Hans Eisler, Alfred Kantorowicz und Roland Links. Briefe und Originalton aus dem Amerikanischen übersetzt von Christa Tragelehn. Musik Brecht Eisler, die schottische Seeräuberballade Henry Martin und anderes. Schnitt Holger Klimchen, Ton André Lühr. Regieassistenz Petra Bosch, Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2008.